Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 7. Hi Nadine, was machst du denn hier? Hallo Charlotte. Was macht man denn in einem Einkaufszentrum? Einkaufen. Was hast du da Schönes? Ich habe mir eine blaue Jacke gekauft. Und du? Ich suche noch ein Geschenk für meinen Mann. Er hat nächste Woche Geburtstag. Hi Nadine, was machst du denn hier? Hallo Charlotte. Was macht man denn in einem Einkaufszentrum? Einkaufen. Was hast du da Schönes? Ich habe mir eine blaue Jacke gekauft. Und du? Ich suche noch ein Geschenk für meinen Mann. Er hat nächste Woche Geburtstag.